Maria Kaminski, Berufsname Sandra, verkauft worden war sie nach Rotterdam. Für beinahe so viel wie ein Fußballprofi, denn schön war sie sehr und sie schaffte schön an. In Rotterdam ist sie nicht angekommen, weil nachts im tiefen Münsterland ein Trecker von links ohne Licht, der rammte den Jaguar, in dem hinten sich Sandra befand. Albaner Hans, der Kurier, ihr Beschützer, hat einmal noch in den Urknall gebrüllt, Kopf verrutscht und Genick gebrochen, lag er denn da in den Airbag geknüllt. Sandra verblutet, hat um Hilfe geschrien, der Trecker drehte, verschwand in der Nacht. Sie konnte doch aus dem Wagen kriechen, griff den Geldkoffer, hat sich davon gemacht. Ja. Durch Regen und Schlamm über Feld und Acker, bis in die Scheune von dem Gehöft von Ruprecht van Beeken, dem Agronomen, der sie da fand, weil sein Hund hat geklappt. Ruprecht van Beeken war meistens betrunken, bei einem Crash vor 2 Jahren genau, waren seine beiden Kinder verendet und völlig zerquetscht worden, war seine Frau. Seitdem ist ja alles verkommen, er war verwildert, hieß es, und geistig verwirrt. So hat er sich über die blutig verdreckte Sandra, die er dann mitnahm, geirrt. Marie, sagte er, meine Frau, ich wusste, dass du nicht wirklich gestorben bist. Wo seid ihr bloß so lange geblieben? Ich habe dich so und die Kinder vermisst. Ja. Die Kinder, die sind im Himmel geblieben. Als Engel schauen die von oben uns an. Erzählte Sandra, die schnell kapierte, was los war. Sie hatte auch einen Plan. Die Männer, die sie verkauft hatten, würden sie suchen. Vor allem den Koffer mit Geld. In Rotterdam sollte das gewaschen werden, was 2 Millionen hatte sie gezählt. Sie dachte, den Daimler vom Hof zu nehmen und losfahren eines Nachts und allein nach Polen, wo ihre Leute lebten. Sowieso sollte dort mal ihr Ruhesitz sein. Trotzdem hat sie Ruprecht dann mitgenommen. Ein Agronom, der kam ihr ganz recht für das, was sie vorhatte. Und außerdem liebte er sie und zwar gar nicht mal schlecht. Ja, paradida, paradida. Sandra und Ruprecht van Beeken, die kamen schließlich in Dobrotschian an. Guten Tag, hieß der Ort früher in Schlesien. Die Kaminskis feierten Maria und ihren Mann. Ein vergammelndes Gut am Fluss in der Nähe wurde gekauft und renoviert. Und viele Pferde und Ruprecht und Sandra haben Gestüt und Hof geführt. Sie lebten in Frieden, sie wurde schwanger. Doch vor der Geburt eines Tages im Mai fuhr ein Jaguar auf den Hof mit 3 Männern. Der Bruder von Albaner Hans war dabei. Sie verlangten das Geld und noch 300 Mille. Und dann wäre Sandra auch wieder frei. In 3 Wochen sagten sie, kommen wir wieder. Und dann ist die Kohle da oder goodbye. Ja, paradidam, paradidam. Natürlich sind sie dann wiedergekommen. Doch dieses Mal ging das allerdings nur mit der Fähre über den Fluss, denn die Brücke, die war gesperrt wegen Reparatur. 7 Kaminskis waren auf der Fähre, die wurde von Sandras Bruder geführt. Der Jaguar fiel in den Fluss, den saßen ertranken und wurden nicht mehr aufgespürt. Es gab eine lange Kaminski-Feier, viel Wodka und alle waren gut drauf, bis jemand sagte, das sind noch mehr und alle sind Deutsche. Die kommen und kaufen Schlesien auf. Dann haben wir sie nebenan, die Gangster. Was wird, sagte Sandra, ist unbekannt. Doch wer kommt schon, wenn wir es nicht wollen, über den Fluss und auf unser Land? Ja. Da-da-di-dum. Da-da-di-dum. Ja. Da-da-di-dum.